أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله heute lesen wir einen Abschnitt von einem sehr, sehr berühmten Buch über den Propheten alaihissalatu wassalam. Das Buch heißt Al-Shifa, Bitarifi Hukuk al-Mustafa. Das ist ein Buch von Imam Al-Qadi Iyad, und in diesem Bereich, und zwar über die Beschreibung vom Prophet alaihissalatu wassalam und die Pflichte, welche jedem Muslim gegenüber dem Propheten a.s. obliegen, sowie wie man mit dem Propheten a.s. umgehen soll. Dieses Buch gilt als das beste Buch, was je darüber geschrieben wurde. Imam Qadi Iyad, der war ein Hadith-Gelehrter und Fiqh-Gelehrter aus Nordmarokko. Der hat in Spanien studiert und dann war er auch in östlichen Gebieten der islamischen Welt, hat auch dort bei Hadith-Gelehrten studiert, bei Fiqh-Gelehrten, und er war der Oberrichter von verschiedenen Städten in Andalusien und in Marokko. Er hat verschiedene Bücher hinterlassen. Die bekanntesten Bücher sind Al-Shifa, was wir jetzt benutzen, aber auch sein Buch Mashariq al-Anwar. Das ist ein Buch, wo er die schweren Wörter, schweren Begriffe in Sahih Bukhari, Sahih Muslim und an Muwatta erklärt hat und wie sie man richtig vokalisieren soll. Das Buch gilt bis heute als eine Referenz für dieses Gebiet. Er hat aber auch einen sehr großen Kommentar zu Sahih Muslim geschrieben, und dieser Kommentar wurde später von den Gelehrten, die nach ihm kamen, benutzt. Besonders von Imam Nawawi. Imam Nawawi basiert sich hauptsächlich auf diesem Kommentar von Imam Al-Qadi Iyad. Qadi Iyad ist in Marrakesch gestorben, eine marokkanische Stadt, und seine Bücher, wie gesagt, sind weltbekannt in der islamischen Welt. Al-Qadi Iyad sagte: فصل في عادة الصحابة في تعظيمه وتوقيره وإجلاله. Ein Kapitel über die Verehrung und die gute Umgangsform gegenüber dem Propheten und den Respekt gegenüber ihm. Er sagte, حدثنا القاضي أبو علي الصدفي وأبو بحر الأسدي بسماع عليهما في آخرين قالوا. Also Imam Qadi Iyad hat von diesen beiden Gelehrten gehört, dass Ahmed bin Umar erzählt hat, dass Ahmed bin Hassan erzählt hat, dass Muhammad bin Isa erzählt hat, dass Ibrahim bin Sufyan erzählt hat, dass Muslim erzählt hat, dass Muhammad bin Muthanna und Abu Ma'an al-Raqashi und Ishaq bin Mansur alle gesagt haben, dass Ad-Dahhak bin Mukhlid erzählt hat, dass Haywa bin Shureyh erzählt hat, dass Yazid bin Abi Habib von Ibn Shumasa al-Mahri gehört hat, dass er gesagt hat. Amr ibn al-As, einer von den Sahaba, hat erzählt. ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amr ibn al-As, einer von den bekanntesten Sahaba, sagte, keiner war mir lieber als der Prophet عليه الصلاة والسلام. ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه. Und keiner war gewaltig und groß in meinen Augen als er. Und ich hatte nie genug von ihm bekommen. إجلالا ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه. Und wenn jemand von mir verlangen würde, dass ich ihn beschreibe, und zwar den Propheten alaihi salatu wassalam, dann hätte ich das nicht gekonnt. Warum? Weil er niemals davon genug hätte. Dieser Hadith, liebe Geschwister, dieser Atar, diese Überlieferung, was wir von Imam Qadi Iyad gelesen haben, zeigt eine Grundlage der Mahabba, eine Grundlage der Liebe. Und zwar, dass man alles außer dem Geliebten vergisst. Und dass man nur den Geliebten im Kopf hat, im Herzen hat und in den Augen hat. Aber trotzdem hat man nicht genug davon. Man kann gar nicht, zum Beispiel bei Sayyidun Amr ibn al-As, er konnte sich gar nicht an seinen Gestalt richtig erinnern, damit er ihn beschreiben kann. Weil sein Auge und sein Herz, die waren woanders. Die waren woanders. Und zwar, er tauchte in die Meere der Liebe gegenüber dem Propheten alaihi salatu wassalam. Warawa Tirmidhi, Imam Tirmidhi überlieferte von Anas, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ala ashabihi min al-muhajirin wa al-ansar wa hum julusun fihim Abu Bakr wa Umar fala yarfa'u ahadun minhum ilayhi basarahu illa Abu Bakr wa Umar radiyallahu anhuma فَإِنَّهُمَا كَانَا يَنْظُرَانِ إِلَيْهِ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِمَا وَيَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِ وَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِمَا وَيَتَبَسَّمُ لَهُمَا. Imam Tirmidhi überlieferte von Anas ibn Malik, dass der Prophet a.s. als er zu seinen Gefährten von den Auswanderern und von den Ansar in Medina ausging, also zu ihnen geht, und sie waren zum Beispiel in einer Sitzung, sie saßen irgendwo, und Abu Bakr und Umar sind in dieser Sitzung, dann keiner von den Gefährten konnte oder wagte sich, sein Auge oder seinen Kopf hochzuheben, um den Propheten a.s. zu sehen, aus Furcht. Aus Respekt gegenüber ihm hat man immer oder haben die Gefährten ihre Köpfe immer unten gelassen. Sie haben die nicht hoch gemacht, um ihn zu sehen, außer Abu Bakr und Umar radiallahu anhuma. Die beiden, Abu Bakr und Umar radiallahu anhuma, die beiden haben ihre Köpfe hoch gehalten, um ihn zu sehen, und wie es in dieser Hadith steht, er sah diese beiden radiallahu anhuma, und die beiden haben ihn gesehen und sie lächelten zu ihm und er lächelte zu ihnen, also zu Umar ibn al-Khattab und zu Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhuma. Warawa Usama ibn Shariq, قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله ك كأنما على رؤوسهم الطير. أسامة بن شريك sagte, ich kam zum Propheten عليه الصلاة والسلام und seinen Gefährten waren um ihn. Seine Gefährten waren um ihn. Und diese Gefährten, wie sie beschrieben wurden von Osama bin Shurayk, ihre Köpfe haben sich gar nicht bewegt, als ob es ein Vogel über ihrem Kopf liegt. Das ist ein Bild in der arabischen Sprache. Wenn jemand sehr, sehr, sehr still ist und sich gar nicht bewegt, dann sagt man, كَأَنَّ عَلَى رَأْسِهِ الطَّيْرِ. Das ist, als ob auf seinem Kopf ein Vogel liegt. Das ist ein Bild, weil wenn jemand einen Vogel auf dem Kopf hat und er will nicht, dass dieser Vogel wegfliegt, dann bewegt er sich gar nicht. Dann hält er still. So ein Bild haben die Sahaba gehabt in ihren Sitzungen mit dem Propheten alayhi salatu wassalam. وقال عروة بن مسعود حين وجهته قريش عام القدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عروة بن مسعود der war einer von den Leuten aus Quraysh, die im Jahr des Vertrages Sulh al-Hudaybiyyah, es gab einen Vertrag zwischen dem Propheten a.s. und den Bewohnern von Mekka, also diese Polizisten in Mekka, damit es keinen Krieg gibt für eine bestimmte Zeit. Und Urwa ibn Mas'ud war von denjenigen, die zum Prophet a.s. geschickt wurden. Als er zurückkam zu den Leuten in Quraysh, hat er gesagt, وَرَأَى مِنْ تَعْدِيمِ أَصْحَابِهِ لَهُ مَا رَأَى وَأَنَّهُ لَا يَتَوَدَّأُ إِلَّا ابْتَدَرُوا وُضُوءَهُ وَكَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَيْهِ وَلَا يَبْسُقُ بُصَاقًا وَلَا يَتَنَخَّمُ نُخَامَةً إِلَّا تَلَقَّوْهَا بِأَكُفِّهِمْ فَدَلَكُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَأَجْسَادَهُمْ. Allah. Er sagte, als der Prophet a.s. Wudu machte, dann haben sich die Gefährten gestritten, damit sie das Wasser bekommen, mit dem der Prophet a.s. sein Wudu machte. Sie haben sich, das ist, als ob sie sich bekriegen werden oder sich bestreiten werden wegen diesem Wasser. وَلَا يَبْسُقُ بُصَاقًا وَلَا يَتَنَخَّمُ نُخَامَةً. Busaq ist dieser leichte Speichel. Nukhama, das ist dieser innere Speichel, vom Inneren kommt. إِلَّا تَلَقَّوْهَا بِأَكُفِّهِمْ. Sie haben sein Speichel und dieser innere Speichel mit ihren Händen geschnappt, wenn er spuckt. فَدَلَكُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ. Und sie haben damit ihre Gesichter gerieben. وَأَجْسَادَهُمْ. Und ihren Körper. وَلَا تَسْقُطُ مِنْهُ شَعْرَةٌ إِلَّا بْتَدَرُوهَا. Und kein Haar, was aus seinem gesegneten Körper fällt, wird von den Sahaba sofort genommen. وَإِذَا أَمَرَهُمْ بِأَمْرٍ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ. Und wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas befiehlt, dann machen sie das sofort. وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ. Und wenn er redet, dann sind sie still. وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُمْ. Und sie sehen ihn nicht direkt in die Augen aus Furcht vor ihm und aus Respekt vor ihm. فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى قُرَيْشِ, als er zurück zu Quraysh ging, und zwar dieser Urwa ibn Mas'ud, قال, sagte, يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ, O Leute von Quraysh, إِنِّي جِئْتُ كِسْرَى فِي مُلْكِهِ, ich habe Kisra besucht, also der König von den Persern. Kisra, das ist ein Titel für die Könige von Persien. Ich habe Kisra besucht. وَقَيْسَرَ فِي مُلْكِ, und ich habe den Kaiser besucht. Der Kaiser ist der Titel von den römischen Herrscher. وَالنَّجَاشِ فِي مُلْكِ, und ich habe Najashi, der König von den Abbasinien in Äthiopien besucht. وَإِنِّي وَاللَّهِ, und bei Allah, مَا رَأَيْتُ مَلِكًا فِي قَوْمٍ قَطُّ مِثْلَ مُحَمَّدٍ فِي أَصْحَابِهِ, und ich habe wirklich niemals einen König gesehen unter seinem Volk wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam unter seinen Gefährten ist. Wa fi riwayatin, in einer anderen Überlieferung, ra'aytu malikan qattu yu'azzimuhu ashabahu ma yu'azzimu Muhammadan ashabahu. Ich habe niemals einen verehrten König gesehen wie ich Muhammad von seinen Gefährten verehrt wird. وَقَدْ رَأَيْتُ قَوْمًا لَا يُسَلِّمُونَهُ أَبَدًا, und ich habe ein Volk gesehen, oder ich habe Leute gesehen, die werden niemals den Propheten oder ihn geben zu den anderen. وعن أنس, أنس رضي الله عنه, der Gefährte vom Prophet عليه الصلاة والسلام, sagte, رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يدي رجل, ومن هذا لما أذنت قريش لعثمان في الطواف بالبيت حين وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في القدية أبا وقال ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Anas ibn Malik überlieferte, er sagte, ich habe gesehen, wie der Prophet alayhi salatu wasalam vor dem Schneider oder vor dem Friseur, sagen wir heute, stand. Und seine Gefährten waren um ihn. Und sie haben jedes Haar, was von seinem Kopf gefallen ist, genommen. Jeder von den Sahaba hat Haare mitgenommen vom Prophet alayhi salatu wassalam. Und Uthman ibn Affan radiallahu anhu, als er bei Quraysh war, als er im Jahr vom Vertrag in Mekka war, haben die Mekkaner, die Polizisten damals, zu ihm gesagt, du kannst mal Tawaf machen, wenn du willst. Du kannst mal um die Kaaba, du kannst mal die Kaaba umkreisen, wenn du willst. Dann hat er gesagt, nein, ich würde sowas nicht machen, solange der Prophet alayhi salatu wassalam das noch nicht gemacht hat. Und fi hadith Talha, أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأعرابي جاهل سله عن من قضى نحبه وكانوا يهابونه ويوقرونه فسأله فأعرض عنه اطلع طلحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ممن قضى نحبه. Und die Gefährten vom Prophet عليه الصلاة والسلام sagten einmal zu einem Beduin, einen unwissenden Beduin, bitte frag mal den Propheten, was bedeutet man qada nahbahu, das ist ein Satz im Koran. Weil sie Angst vor ihm hatten, weil sie ihn fürchten und sehr viel respektieren, Sie haben es gewagt, diese Frage zu stellen. Dann hat der Prophet والسلام, diese Frage erstmal nicht beantwortet. Und als Talha erschien, ist einer von den Gefährten, dann sagte der Prophet والسلام, das ist einer von denjenigen, die bei denen diesen Vers zustimmt. Dieser Vers, dieser Qadar Nahbahu, darüber gibt es verschiedene Erklärungen, liebe Geschwister, aber die gängige Überlieferung, die gängige, also die bekannte Erklärung, das bedeutet, eine Person, die auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala stirbt, genauso wie sie Allah subhanahu wa ta'ala versprochen hat. Und في حديث قيلة فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا القرفصاء أرعدت من الفرق وذلك هيبة له وتعظيما. Einmal hat den Prophet والسلام, gesehen, einfach sitzen gesehen und dann aus Furcht und aus Respekt vor ihm hat sie Angst bekommen, diese Person. وفي حديث المغيرة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون بابه بالأظافر. Hört mal, liebe Geschwister, diese Aussage. In dem Hadith von der Mughira, einer von den Gefährten, كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Die Gefährten vom Prophet عليه الصلاة والسلام haben damals die Tür vom Prophet والسلام, vom Haus des Propheten والسلام, mit den Fingernägeln geklopft. Das heißt, sie haben gar nicht geklopft, so richtig, so. Sondern nur mit den Fingernägeln, so. Aus Respekt vor dem Propheten والسلام. Aus Respekt vom Prophet والسلام. وقال البراء بن عازب لقد كنت أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمر فأؤخر سنين من هيبته. Und Al-Barra ibn Azib sagte, manchmal will ich eine Frage dem Propheten والسلام, stellen, aber aus Angst und aus Furcht verspätete ich die Frage vielleicht für Jahre, für ein paar Jahre. Dann erst hat er die Frage gestellt. واعلم, das ist jetzt die Aussage von Imam Al-Qadi Iyad, واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته. Der Respekt und der Rang vom Prophet عليه الصلاة والسلام ist pflichtig genauso nach seinem Tod. Genauso wie es in seinem Leben war, ist es auch pflichtig nach seinem Tod. وَذَلِكَ عِنْدَ ذِكْرِهِ. Und zwar, wenn man ihn sallallahu alaihi wasallam erwähnt. وَذِكْرِ حَدِيثِهِ وَسُنَّتِهِ. Oder wenn man sein Hadith hört, seine Aussagen hört oder seine Sunna hört. وَسَمَاعِ إِسْمِهِ. Oder wenn man seinen Namen hört. وَسِيرَتِهِ. Oder seine Biografie. وَمُعَامَلَةِ آلِهِ وَعِتْرَتِهِ. Und wie man, und wenn man mit seiner Familie umgeht und mit seinen Nachkommen. وَتَعْظِيمِ أَهْلِ بَيْتِهِ. Und die Verehrung seiner Familie. وَصَحَابَتِهِ. Und seinen Gefährten. قال أبو إبراهيم التيجي واجب على كل مؤمن. Ibrahim al-Tiji sagte, einer von den Gelehrten der Malikiten sagte, واجب على كل مؤمن متى ذكره أو ذكر عنده أن يخدع ويخشع ويتوقر ويسكن من حركته. Er sagte, es ist Pflicht für jeden Mu'min, wenn der Prophet a.s.w. erwähnt wird, oder wenn er den Prophet a.s.w. erwähnt, dass er sich still hält und dass er sich ruhig behält und dass er Ehrfurcht in seinem Herzen spürt und dass er Respekt und Verehrung in seinem Herzen verinnerlicht. ويأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه ويتأدب بما أدبنا الله به. Und er muss sich so verhalten in diesen Fällen, genauso wie er zu verhalten hat, falls der Prophet عليه الصلاة vor dir steht. Und dass man die Charaktereigenschaften oder das Benehmen gegenüber dem Propheten a.s. verinnerlicht, was Allah subhanahu wa ta'ala uns vorgeschrieben hat. قال القاضي أبو الفضل وهذه كانت سيرة سلفنا الصالح وأئمتنا الماضين رضي الله تعالى عنهم. Imam al-Qadi Iyad sagte, und das war auch der Weg von den Salaf al-Salihin, von den frommen Vorfahren und von den Gelehrten, von denen wir gelernt haben. حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الأشعري وأبو القاسم أحمد بن بقي الحاكم. Die beiden haben Imam Qadi Iyad erzählt, وغير واحد, so wie andere, فيما أجازوني, قالوا, sie haben gesagt, أبو العباس أحمد بن عمر بن دلهاث sagte, أبو الحسن علي بن فهر erzählte, أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرج erzählte uns, dass أبو الحسن عبد الله بن المنتاب uns erzählte, dass يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل uns erzählte, dass حميد sagte, ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Imam Malik hat mal einmal den Khalif Abu Ja'far hat mit dem Kalifen Abu Ja'far debattiert in der Prophetenmoschee in Medina. فقال له مالك يا أمير المؤمنين. Imam Malik rahimahullah sagte zu ihm, O Führer der Gläubigen, يا أمير المؤمنين, لا ترفع صوتك في هذا المسجد, sei nicht laut in dieser Moschee, فإن الله تعالى أدب قوما, فقال, Allah subhanahu wa ta'ala hat Leuten erzogen, indem er im Koran gesagt hat, لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي, hebt eure Stimme nicht über die Stimme von dem Propheten, wie es im Koran steht. ومدح قوما فقال, und Allah hat Leute gelobt im Koran, indem er gesagt hat, إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله, diejenigen, die ihre Stimme nicht erheben beim Propheten a.s.w. وَذَمَّ قَوْمًا فَقَالْ, und er hat Leuten getadelt, indem er gesagt hat, إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ, diejenigen, die dich rufen, bis zu Ende der Ayah, das ist die Ayah 4 von Surat al-Hujurat, وَإِنَّ حُرْمَتَهُ, das ist immer die Aussage von Imam Malik, وَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَيْتًا كَحُرْمَتِهِ حَيًّا, und sein hohen Rang in seiner Lebzeit ist genauso wie in seinem toten Zeit. فَاسْتَكَانَ لَهَا أَبُو جَعْفَر, dann hat Abu Ja'far diese Nasiha vom Imam Malik akzeptiert. وَقَالَ يا أبا عبد الله, dann fragte er Imam Malik, أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إمام ده مسلم أمير مؤمنين ده خليف هات إمام مالك gefragt soll ich mich Richtung Qibla zuwenden oder soll ich mich Richtung Propheten عليه الصلاة والسلام zuwenden, das heißt sein Grab. فقال dann Imam Malik hat geantwortet ولما تصرف وجهك عنه, warum sollst du dein Gesicht vom Propheten عليه الصلاة والسلام abwenden? فهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة. Er ist dein Mittel und der Mittel von deinem Vater Adam عليه السلام im Tag des jüngsten Gerichts. بل استقبله, vielmehr wende dich zu ihm zu, واستشفع به, und nimm ihn als Mittel für Allah subhanahu wa ta'ala, damit Allah subhanahu wa ta'ala dir verzeiht. فيشفعك الله تعالى, قال الله تعالى. Dann hat Imam Malik seinen Beweis erzählt aus dem Koran, Surah An-Nisa, Vers 64, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم, bis zu dem Ende der Aya, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wären sie doch, nachdem sie Unrecht begangen hatten, zu dir gekommen und hätten Allah um Vergebung gebeten und hätte dann der Gesandte für sie um Vergebung gebeten, würden sie Allah als Reue annehmend allgnädig finden. وقال مالك وقد سئل عن أيوب السختياني ما حدثكم عن أحد إلا ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. قال وحج حجتين فكنت أرمقه ولا أسمع منه غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه, فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتب عنه. Imam Malik wurde nach Ayyub al-Sakhtiyani gefragt. Ist einer von den Salaf-Gelehrten, dieser Ayyub al-Sakhtiyani. Dann hat Imam Malik gesagt, es gibt keinen, von dem ich überliefert habe, der besser als dieser Ayyub ist. Am Anfang aber hat Imam Malik von ihm nichts überliefert. Er hat ihn einfach beobachtet und kontrolliert. Und er hat bemerkt, dass wenn diese Person den Propheten a.s. erwähnt, dann fängt er zu weinen. Immer wenn er den Propheten a.s. erwähnt, dann hat er angefangen zu weinen. Und dann hat Imam Malik gesagt, als ich gesehen habe, dass er den Propheten a.s. verehrt, erst dann habe ich von ihm Hadith geschrieben. Erst dann habe ich von ihm überliefert. وقال مصعب بن عبد الله كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه. فقيل له يوما في ذلك فقال لو رأيتم ما رأيت ما أنكرتم علي ما ترون, ولقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه. Imam Malik, wenn der Prophet a.s. bei ihm erwähnt wurde, dass die Farbe seines Gesichtes änderte sich. Die Frage, die Farbe seines Gesichtes änderte sich. Und seine Gefährten, also die Gefährten von Malik radiallahu anhu, haben ihn gefragt, warum bist du überhaupt so, wenn du den Propheten a.s. erwähnst? Dann hat er gesagt, hättet ihr gesehen, was ich gesehen habe, dann hättet ihr mich nicht getadelt. Das heißt, was er bei der vorigen Generation, was er bei der Generation von den großen Tabi'in gesehen hat, war noch stärker diese Gefühle, was man zeigt, wenn man den Propheten a.s.w. erwähnt, die waren bei ihnen stärker. Was wir erzählen, liebe Geschwister, ist für euch oder für uns ein bisschen Science-Fiction-mäßig. Aber das waren, so haben die Salaf Salihin mit dem Propheten a.s.w. umgegangen. So waren sie mit seinem Namen und mit seinem Rang umgegangen. Und Muhammad al-Munkadir, einer von den Salaf al-Salihin, und der war der Oberhaupt von den Koranlesern in Medina, er sagte, Imam Malik sagte, immer wenn wir ihn nach einem Hadith fragten, dann hat er angefangen zu weinen, bis wir Barmherzigkeit in unserem Herzen gegenüber ihm empfunden haben, bis sie Mitleid mit ihm hatten. وَلَقَدْ كُنْتُ أَرَى جَعْفَرَ بْنُ مُحَمَّدْ وَكَانَ كَثِيرَ الدُّعَابَ وَالتَّبَسُّمْ. Ja'far ibn Muhammad, einer von den Gelehrten der Medina, war ein spaßiger Gelehrter. Er hatte so oft Späße gemacht, oft gelacht, oft gelächelt. فَإِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ إِسْفَرَّ. Aber sobald der Prophet a.s. erwähnt wird, dann wird seine Farbe blass, wird seine Farbe gelb. وَمَا رَأَيْتُ يُحَدِّثْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ إِلَّا عَلَى طَهَارٍ. Und dieser Gelehrte, Ja'far ibn Muhammad, einer von den Gelehrten der Salafus Salihin, er hat niemals Hadith überliefert, ohne Tahara-Zustand zu haben. Das heißt, ohne, dass er Wudu hat. Immer hat er Wudu gehabt, wenn er den Hadith überliefern wollte. وَلَقَدْ اِخْتَلَفْتُ إِلَيْهِ زَمَانًا فَكُنْتُ فَمَا كُنْتُ أَرَاهُ إِلَّا عَلَى ثَلَاثِ خِسَالٍ. Imam Malik sagte, damals habe ich ihn für eine gewisse Zeit oft besucht. Und ich habe ihn nur in drei Zuständen gefunden. Immer Musallien, entweder hat er gebetet, oder immer Samiten, oder war er schweigend, oder immer Yaqra'u al-Quran, oder hat er Koran gelesen. وَلَا يَتَكَلَّمُ فِي مَا لَا يَعْنِي. Und er redet nicht über, was ihm nicht angeht. وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. Und er war von den Gelehrten und von denjenigen, die Ibadah machen, die vor Allah سبحانه وتعالى Furcht haben. ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم وقد جف لسانه في فمه هيبة منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Und Imam Malik erzählt weiter, dass er Abdurrahman ibn al-Qasim sah, wenn der Prophet a.s. bei dieser Person erwähnt ist oder erwähnt wird, dann sieht sein Gesicht, als ob es kein Blut mehr in seinem Gesicht gibt, und seine Zunge wurde trocken aus Furcht und aus Respekt gegenüber dem Propheten a.s. وَلَقَدْ كُنْتُ آتِي عَامِرَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَإِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَكَى حَتَّى لَا يَبْقَى فِي عَيْنِهِ دُمُوعٌ. Imam Malik sagte, dass er manchmal bei Amir ibn Abdullah ibn Zubair war, einer von den Gelehrten der Medina. فَإِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ النَّبِي, wenn der Prophet a.s. bei ihm erwähnt wird, dann fängt er zu weinen, bis es kein Tropfen mehr in seinen Augen gibt. ولقد رأيت الزهري وكان من أهناء الناس وأقربهم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته. Wenn Imam Zuhri ist einer der Hauptgelehrten, Hauptschuyuch von Imam Malik und einer von den großen Hadith-Gelehrten dieser Umma. Er war auch einer von den, also nicht spaßigen, aber er hatte oft Freude. Er sah fröhlich oft. Aber sobald der Prophet والسلام, erwähnt wird, dann er sieht so aus, als ob er dich gar nicht kennt und du ihn gar nicht kennst. Er ändert sich, sein Zustand ändert sich 180 Grad. ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه. Und er hat auch Safwan ibn Sulaym, ich rede immer noch über Imam Malik, er war bei Safwan ibn Sulaym einer von den Gelehrten von Medina und er war von denjenigen, die sehr, sehr viel Ibadah machten. فَإِذَا ذُكِرَ Als der Prophet a.s. bei ihm erwähnt wird, er weint und weint und weint, bis die Leute aufstehen und gehen. Das heißt, lang weinen. وَرُوِيَ عَنْ قَتَادَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْحَدِيثَ أَخَذَهُ الْعَوِيلُ وَالزَّوِيلُ. Und Qatada, رحمه الله, wenn er den Hadith hört, den Hadith von Prophet a.s., dann wird er unruhig und fängt er zu weinen. ولما كثر على مالك الناس قيل له لو جعلت مستمليا يسمعهم فقال قال رسول الله قال الله تعالى استغفر الله العظيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. أو يا جلاب erhebt nicht eure Stimme, wenn erhebt nicht eure Stimme über der Stimme vom Prophet a.s. Das war die Antwort von Imam Malik, als man zu ihm gesagt hat, warum stellst du keine Person, die laut den Hadith liest? Weil irgendwann gab es viele Schüler bei Imam Malik in der Moschee. Und dann hat man von ihm verlangt, dass er eine Person stellt, die Hadithe nach Imam Malik wiederholt, aber laut, damit diejenigen, die hinten stehen, auch hören. Dann hat er mit dieser Eier geantwortet. Das heißt, وَحُرْمَةُ وَحَيَّنْ وَمَيِّتَنْ سَوَاءً. Dann hat Imam Malik gesagt, sein Rang ist derselbe, sowohl lebendig als auch tot. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns gesagt, wir sollen unsere Stimme nicht erheben beim Propheten a.s.w. Dann hat Imam Malik darunter auch verstanden, dass auch nach seinem Tod sowas nicht zu machen ist. وَكَانَ ابْنُ سِيرِينِ رُبَّ مَا يَدْحَكْ. Und Ibn Sirin war auch einer von den spaßigen Gelehrten. Also er hatte oft Freude und Späße mit seinen Freunden gehabt. Im Gegensatz zu Sayyiduna al-Hasan al-Basri. Ibn Sirin sagte, also lachte, aber إذا ذكر عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم خشع. Aber wenn er den Hadith hört, dann wird er anders und zeigt Demut. وكان عبد الرحمن بن مهدي إذا قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسكوت. عبد الرحمن بن مهدي, einer von den großen Hadith-Gelehrten, befahl seinen Leuten zu schweigen, wenn der Hadith vom Prophet a.s. gelesen wird, und er hat auch dieselbe Eier zitiert wie Imam Malik rahimahullah. حدثنا الحسين بن محمد الحافظ. الحسين بن محمد الحافظ erzählte Al-Qadi Iyad. Das Abu al-Fadl ibn Khairuna erzählte. Das Abu Bakr al-Barqani und andere erzählt haben. Das Abu al-Hasan al-Darqutni erzählt hat. Das Ali ibn Mubashir erzählt hat. Das Ahmad ibn Sinan al-Qattan erzählt hat. Das Yazid ibn Harun erzählt hat. Das Al-Mas'udi von Muslim al-Batin von Amr ibn Maimun gesagt hat. اختلفت إلى ابن مسعود سنة فما سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه حدث يوما فجرى على لسانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم علاه كرب حتى رأيت العرق يتحدر عن جبهته ثم قال هكذا إن شاء الله أو فوق ذا أو ما دون ذا أو ما هو قريب من ذا الله الله. Amr ibn Maimun sagte, ich habe ein Jahr Ibn Mas'ud, Sayyiduna Ibn Mas'ud radiallahu anhu, der Gefährte vom Prophet a.s. besucht. Ein Jahr hat er ihn begleitet. فَمَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ. Und ich habe niemals von ihm gehört, der Prophet a.s. hat gesagt, in diesem Wortlaut. Sayyiduna ibn Mas'ud, wenn er über den Propheten a.s. erzählt, dann sagt er niemals so. Der Prophet a.s. hat gesagt, also so sicher. Illa annahu, außer einem Tag. Haddatha yawman fajara ala lisani, qala Rasulullah s.a.w. Außer einem Tag, dann hat er, Sayyiduna ibn Mas'ud, gesagt, der Prophet a.s. hat gesagt, und zwar aus Versehen. Dann wurde er betrübt und dann wurde er traurig. Hatta ra'aytu al-araqa yatahaddar, und er hat geschwitzt. Ala jabhati, sein Stirn hat geschwitzt, nachdem er sowas gesagt hat. Das sagen wir tausendmal, liebe Geschwister, hundertmal pro Tag. Der Prophet hat gesagt, der Prophet hat gesagt, der Prophet hat gesagt. Sayyiduna ibn Mas'ud, als er das gesagt hat, er hat geschwitzt. Thumma qala, danach hat er schnell gesagt, hakadha insha'Allah. Oder so ähnlich, insha'Allah. Oder vielleicht habe ich mehr erzählt. Au fauqadha, au ma duna dhalik. Oder habe ich vielleicht etwas vergessen. أو ما هو قريب من ذا أودا زو إليشس من erzählte nicht, dass der Prophet عليه الصلاة والسلام sowas gesagt hat, weil es kann sein, dass man etwas vergisst, dass man ein Wort ändert, etwas mehr erzählt, etwas weniger erzählt, und so kann man nicht sagen, es ist die Aussage vom Prophet عليه الصلاة والسلام. Es ist nicht verboten, liebe Geschwister. Aber es ist eine hohe Stufe von Furcht von dem Propheten und von der Angst, etwas Falsches zu sagen. Das ist einen hohen Rang von der Taqwa, was die Leute, was wir, also oder wovon wir heutzutage leider weit entfernt sind. وفي رواية فتربد وجهه فتربد وجهه وفي رواية وقد تغرغرت عيناه وانتفخت أوداجه. In einer anderen Überlieferung hat Sayyiduna ibn Mas'ud radiallahu anhu oder haben die seine Augen angefangen zu weinen. Und in einer anderen Überlieferung die Farbe seines Gesichtes hat sich geändert. وقال إبراهيم بن عبد الله بن قريم الأنصاري قاضي المدينة مر مالك بن أنس على أبي حازم وهو يحدث فجازه وقال إني لم أجد موضعا أجلس فيه فكرهت أن أخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. الله. إمام مالك hat einmal oder ist einmal bei der Sitzung von Ali ibn Hazim vorbeigegangen. Dieser Ali ibn Hazim رحمه الله hat damals Hadith überliefert. Aber Imam Malik Er hat gesehen, dass Ali Abi Hazim Hadith überliefert hat, aber ist trotzdem einfach vorbeigegangen. Später wurde er gefragt. Dann hat er gesagt, ich habe keinen Platz gefunden, wo ich mich hinsetze. Dann bin ich einfach weiter gelaufen, weil ich es als Makruh, weil ich es nicht gut finde, dass ich den Hadith vom Prophet ﷺ stehend nehme. Allah, Allah. Das sind die Charaktereigenschaften von den Salaf al-Salihin, liebe Geschwister. وقال مالك جاء رجل إلى ابن المسيب فسأله عن حديث وهو مضطجع فجلس وحدثه فقال له الرجل وددت أنك لم تتعنى فقال إني كرهت أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. إمام مالك überliefert, dass eine Person zu ابن المسيب gekommen ist, einer von den Tabi'in. فسأله عن حديث وهو مضطجع. Jemand hat Ibn al-Musayyib gefragt nach einem Hadith. Und Ibn al-Musayyib war liegend. Dann ist er aufgestanden und hat sich hingesetzt. Dann hat er den Hadith überliefert. Dann hat diese Person gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass du dich nicht anstrengst. Dann hat er gesagt, ich finde es nicht gut, dass ich über den Propheten ﷺ erzähle und ich liege. وروي عن محمد بن سيرين أنه قد يكون يضحك فإذا ذكر عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم خشي. Das haben wir schon mal erzählt, dass Ibn Sirin manchmal hat er gelacht, aber wenn er den Hadith vom Propheten ﷺ hört, dann hört er auf zu lachen plötzlich und wird er demütig. وقال أبو مصعب كان مالك بن أنس رضي الله عنه لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو على وضوء إجلالا له. إمام أبو مصعب sagte, dass Imam Malik رضي الله عنه niemals ein Hadith oder Hadith überliefert vom Prophet ﷺ, ohne Wudu zu haben, und zwar aus Respekt gegenüber dem Propheten ﷺ. Mehr können wir inshallah ein anderes Mal erzählen. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم وللسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.